In unserer heutigen Ausgabe wird Dichtung zu Musik. Gleich zu Beginn begegnen wir Engeln in einer sehr modernen, poetischen Klangwelt. Der in München wirkende Komponist Max Beck-Schäfer, Jahrgang 1952, vertonte in seinem sechsteiligen Zyklus Sobre los Ángeles Texte des spanischen Dichters Rafael Alberti, voller surrealer Bilder, voller Engel, die mal trösten, mal rätselhaft bleiben. Thank you. Por la la la la. Sobre Los Ángeles, über die Engel. Diesen Zyklus hat Max Beckschäfer komponiert. Das war eine Aufnahme mit Gabriele Unterholzner Sopran, Martin Schönweiz Bariton, dem Villanova Chor München, außerdem Eckhard Herrmann und Katrin Wollenweber Violine, Robert Fessler und Michael Suttner Viola, Andreas Suttner Violoncello und Alexander Rilling Kontrabass. Die Leitung hatte Kurt Suttner. Eine Aufnahme aus dem November 1995 an der Hochschule für Musik in München. Von spanischen Engeln wechseln wir jetzt zu deutscher Dichtung. Der deutsche Komponist Werner Grimmel gehört zu jener Generation, die in den 1950er Jahren geboren wurden und zwischen Avantgarde und Tradition ihren eigenen Ton gesucht haben. In seinem Hölderlin-Zyklus für fünf Frauenstimmen begegnet uns einer der großen Dichter der deutschen Romantik. Hier ist das Belcanto-Ensemble Frankfurt unter Dietburg Spohr. Aus den Gärten komme ich zu euch, ihr Söhne des Berges. Aus den Gärten komme ich zu euch, ihr Söhne des Berges. Aus den Gärten, da lebt die Natur, komm ich geduldig und häuslich. Pflegend und wieder gepflegt mit den fleißigen Menschen zusammen. Aber ihr, aus den Gärten, steht wie ein Feuch, ihr Söhne des Berges, und gehört nur aus euch, den Gärten, dann ist die Natur geduldig und häuslich geboren. Pflegend und wieder gepflegt mit den fleißigen Menschen zusammen. Aber ihr, die Beute, Mord, Mm-hmm. alte Verwirrung. Kommt und reicht, ihr Lieben, die Hand. Das möge genug sein. Aber die größere Lust sparen dem Enkel wir auf. Der Hölderlin-Zyklus für 5 Frauenstimmen von Werner Grimmel. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1987 mit dem Belcanto-Ensemble Frankfurt unter der Leitung von Dietburg Spohr. Sie hören Bayern 2, das Concerto Bavarese, und wir bleiben noch beim Komponisten Werner Grimmel, wechseln aber von Hölderlin zu Eduard Mörike und seinen Naturbildern. Hier sind 3 Lieder an eine Äolsharfe im Park und Septembermorgen. Eine Aufnahme mit Wolfgang Holzmeier, Bariton, und Russell Ryan, Klavier. Sieh, der Kastanie kindliches Laub hängt noch wie der feuchte Flügel des Papillons, wenn er die Hülle verließ. Aber in laulicher Nacht der kürzeste Regen entfaltet leise den Fächer und deckt schnelle den luftigen Gang. Du magst eilen, o himmlischer Frühling, oder verweilen, immer dem trunkenen Sinn fließt du ein Wunder. Bald siehst du, Lieder nach Gedichten von Eduard Mörike, komponiert von Werner Grimmel, gesungen von Wolfgang Holzmeier, Bariton. Am Klavier war Russell Ryan. Von der intimen Welt des Kunstliedes gehen wir jetzt zu einem ganz anderen Klang, zu Saxophon und Orgel, eine eher seltene, aber überraschend wirkungsvolle Kombination. Grooving Sonata heißt die folgende Komposition des bayerischen Komponisten Peter Wittrich. Hier sind die beiden Sätze Riffs and Refrains und Blues Toccata mit Normand Deschenes am Saxophon und Wolfgang Hörlin an der Kuhnorgel. Thank you. Thank you. Da wird die Orgel zum Rhythmusinstrument und das Saxophon fast zur Jazzstimme. Das war Peter Wittrichs Grooving Sonata für Saxophon, Normand Deschenes und Orgel Wolfgang Hörlin. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 gehen wir jetzt um einen Schritt zurück in die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts zu einem der prägenden Komponisten Bayerns, Günter Bialas. Sein viertes Streichquartett in 7 Teilen, Assonanzen, basiert auf einem Gedicht von Josef von Eichendorff. Es spielt das Aurin-Quartett in einer Aufnahme von 1995 im großen Saal der Münchner Musikhochschule.

Günter Bialas nannte Musik einmal eine Sprache hinter der Sprache. Genau das haben wir gehört in diesen Assonanzen, gespielt vom Aurin-Quartett. Kleine musikalische Resonanzen zu Eichendorffs romantischer Welt. Zum Abschluss unserer heutigen Sendung reisen wir noch einmal in den Süden nach Italien. Der Komponist Klaus Kühnel, profilierter zeitgenössischer Komponist aus Franken, hat dort eine ganz besondere Inspiration gefunden: Assisi. Hier ist sein zweisätziges Werk Assisi 06 mit dem Nürnberger Akkordeonorchester unter Stefan Hippe. Thank you. Assisi, eine Stadt der Stille, der Spiritualität, aber auch der Inspiration für viele Künstler. Klaus Kühnel hat diese Atmosphäre in schwebende Akkordeonklänge übersetzt. Assisi 06 hieß das Werk, mit dem Nürnberger Akkordeonorchester unter Stefan Hippe.